Vorerst ist er nichts anderes als eine Verschwommenheit, ein unförmiger Geist, ein verkümmerter Schatten, der sie schreiend ersucht, ihn zum Leben zu erwecken, ihn auferstehen zu lassen, ihm eine Form, seine Form, ein Gesicht zu geben. Doch vergessen Sie nicht, der Astralkörper, Sohn des Mannes, des Kriegers, gleicht Ihnen nicht, nur zum Teil ähnelt er Ihnen, denn er wird zwei Gesichter haben, besser gesagt, nur die Hälfte eines Gesichts wird das Ihre sein. Die andere Hälfte wird genau wie das eines Wesens sein, das in Ihrem Leben noch nie erschienen ist. Wie Sie schon verstehen werden, ist dies alles ein endgültiger, wesentlicher Kampf, und die mit mir gehen, sind meine Krieger, denn unser Orden ist ein kriegerischer Orden, der älteste und heiligste. Nun begann ich meinem italienischen Freund zu verstehen, weshalb er sich von seinen äußeren Kämpfen abgewandt hatte. Was mit Ihnen geschieht, ist Folgendes. Ihr Astralkörper löst sich in der Nacht, während Ihr physischer Körper schläft und alle jene Zusammenhanglosigkeiten träumt, denen die Psychoanalytiker so viel Bedeutung beimessen und die doch nichts anderes sind als eine in Unordnung geratene elektrische Wirksamkeit, um sozusagen Reste psychischer Trümmer, die Nahrung der Psychiater und Schwarzkünstler. Der Astralkörper verbleibt draußen und seine Energieentladung befindet sich genau in den Sternen. Aber von der elektrischen Batterie des Körpers muss er Lebenskraft erhalten, die fähig ist, ihn zu Bewusstsein zu bringen, ihm Gesicht wiederzugeben, zwei Gesichter. Etwas davon würde in Ihrem Falle auf beinahe automatische Weise erreicht werden, noch besser aufgrund von durchgeführten Arbeiten in einem früheren Leben, wie ein Hindu sagen würde. So als ob er es vorausgesehen hätte, hat zwei Jahre später in Kerala in Indien Swami Krishna Menon zu mir gesprochen. Nachdem er den Bericht meiner Erfahrungen angehört hatte, sagte er, das kommt daher, weil Sie in Ihrem früheren Leben Yoga praktiziert haben. Ihr Astralkörper löst sich in der Nacht, hatte mir der Meister gesagt, bei dem Versuch, zum Körper zurückzukehren, befindet er sich vor einem Hindernis. Der Astralkörper schließt sich dem physischen Körper an, wie jene elektrischen Schalter vieler Zusatzanschlüsse, die genau in die vielfältigen Öffnungen passen müssen. Beim kleinsten Fehler ist der Anschluss nicht mehr möglich. Aber auch wenn er draußen ist, kann der physische Körper durch einen Fremden besetzt werden. Wie der Zufall eines Dracula, des Vampir, eines Brüters, der danach trachtet, sich mit der Energie jener Zentrale aufzuladen. Doch das ist nicht geläufig, denn es gibt dagegen eine solide Verteidigung. In Ihrem Falle ist es wahrscheinlich ein automatischer Loslösungsprozess, der aus irgendeinem Grunde oder Schicksal stattfindet, vielleicht durch eine besondere Gestaltung des Gehirnes, ein Familienerbteil. Es kann aber auch aufgrund Ihres Kampfes, für den Sie sich so einsetzen, geschehen, dass Sie für den Eingriff unsichtbarer Führer für würdig befunden werden. Sie wachen auf. Es ist so, dass der Prozess durch einen Blitz des vernunftgemäßen Bewusstseins überlagert wird. Und der Astral, der bis dahin nur ein Embryo ist, im Prozess der Auferstehung, wird auf halbem Wege gelassen, ohne in Ihren physischen Körper eindringen, noch vollends aus ihm austreten zu können. Daher also Ihr Zustand der Lähmung. Aber das ist nicht Katalepsie. Sie kann es nicht wieder sein. Und der Meister sagte, wieder sein. Denn Sie sind jetzt hier aufgewacht und befinden sich nicht im Sarg. Ich beachtete mit Überraschung jedes seiner Worte. Mein ganzer Widerstand war beendet. Wenn Sie sich gehen lassen, wenn Sie sich an der Schwelle jenes Todes nicht dagegen auflehnen, werden Sie auferstanden sein. Aber zunächst werden Sie sterben müssen, sich in den Tod fallen lassend, in diesen Verlust körperlichen Bewusstseins, um mit einem anderen Bewusstsein in Ihren Astralkörper aufzuwachen. Es ist wie das Hinübergleiten der goldenen Sonne zur schwarzen, durch ein schwarzes Loch, um sich nach diesem mystischen Tod von Neuem in einem anderen Licht, vielleicht von grüner Farbe, im grünen Strahl zu befinden. Es ist dies der mystische Tod der alten Mysterien und der Einweihungen. Daher sind die Arier die zweimal Geborenen, das heißt, die Eingeweihten, die hier freiwillig gestorben sind und keinen physischen, natürlichen Tod mehr sterben, denn sie leben dann in ihrem Astralkörper, in dem Sohn, den sie geboren haben. der Sohn des Mannes, um das Ereignis, das sie bereits erahnen, zu überwinden. Indem sie überleben, benötigt man einen Führer, eine alte Wissenschaft und Anweisungen, die nur ich ihnen geben kann. Das ist der Grund ihres Hierseins. Viele sind dazu aufgerufen, doch wenige die Auserwählten. So kam ich zum Esoterismus, um diesen Ausdruck griechischen Ursprungs weiter zu gebrauchen. Er hat nichts zu tun mit jenem verschwommenen Mystizismus, mit jener Geistesschwäche, jener Herabsetzung der Werte, die die Theosophen, Rosenkreuzer und andere Sekten auszeichnen, die sich in der zeitgenössischen Welt ausbreiten. Für mich bedeutete es eine Erweiterung des Kampfes, in welchem ich mich auf einer bisher unbekannten Ebene befand. Und auf gleichgeschaltete Weise in zwei oder mehr Welten, weil es die einzige Möglichkeit war, die sich mir bot, um das Geschehen in meinem inneren Leben auf den rechten Weg zu bringen, das sich nicht herausgefordert, das sich von selbst ereignet, mich bis an den Rand des Unbekannten gebracht hatte und mir Entsetzen einflößte. Das war der einzige Ausweg, der sich mir bot. In Wahrheit eine Gelegenheit auf Leben oder Tod, jetzt verstand ich dies gut. Ich wollte bald vom Meister eingeweiht werden. Ich wusste, dass dies nicht möglich war, weil ich darauf warten musste, bis die von dort es entscheiden und genehmigten. Wie würde das geschehen? Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Seit jenem Tag ließ ich keinen Besuch bei dem Meister aus, sei es während der Zusammenkünfte mit seinen Schülern, die er vorzugsweise seine Krieger nannte, oder alleine, wenn er es mir gestattete. Die Gruppe oder Kreis, Kula im Tantrischen, Huilcanota im Esoterischen der Inkas, bestand nur aus wenigen Leuten, alles Anhänger Adolf Hitlers im Großen Kriege. Der Orden war exklusiv. Er wurde von 72 Brahmanen geleitet und die Gesamtzahl der Mitglieder durfte 201 hier auf Erden nicht übersteigen. Man wird daher verstehen, wie schwierig es war, diesem Orden anzugehören, welche Ehre es bedeutete und das Warum der Notwendigkeit von denen von dort angenommen zu werden, von jenen unsichtbaren Brahmanen, deren Sitz die Krieger nur im Astral besuchen durften.